Moin, herzlich willkommen zu einer A-Radio Berlin plus Resonanz-Kontrasens Spezialsendung. Wir waren für euch live beim RAK-Gala-Abend in Cottbus dabei. Um 18 Uhr rum ertönten die ersten Klänge auf dem Außengelände vom Tschechow, einem Kulturprojekt in Cottbus, direkt an der Spree. Was die RAK ist und wofür sie steht, hört ihr jetzt von den RAKis selbst in Live-Mitschnitten und Interviews. Nun folgt eine lustige Begrüßung von der ganzen RAK an dem Galaabend. Viel Spaß! Ich mache hier heute die Moderation für diesen wunderbaren Galaabend. Und damit die Moderation nicht so trocken daherkommt, haben wir ein brandneues Moderationskonzept mitgebracht. Apropos Brand, zur Erfüllung der Brandschutzbestimmung in dieser Örtlichkeit, müsste man ganz dringend nochmal einige richten. Ey, also das neue Moderationskonzept ist in Zusammenarbeit mit den Bullen entstanden. Ja, aber damit die Stimmung dadurch nicht total in den Keller geht, haben wir ja noch für die guten Vibes dich dabei. Schön, dass du da bist, Bruder. Ich danke. Außerdem haben wir eine Übersetzung in Ausdruckstanz. In Klang. In Schrift und Bild. Naja, und dann haben wir auch noch die Übersetzung ins Englische. Ladies and Gentlemen. Besides this, we have live action translation in expression dance. Experimental noise transformation. And overhead project. And of course, that's what I'm here for, English language. So, um unseren Aussagen mehr Gewicht zu verleihen, ihr habt es gerade schon gehört, wird ein Chor Hardcore! Das Bühnengeschehen kommentieren. A chorus will add more weight to the spoken words. More weight! Woo! Woo! Das mal ganz langsam. Also der Polylux am rechten Rand der Bühne, von Ihnen aus gesehen, steht natürlich im Weg, wenn es darum geht, möglichst sicher und schnell hier aus dem Gebäude wieder herauszukommen. Wow! Das ist total mehrstimmig von allen Seiten. Herzlich willkommen! Heartily welcome! Wir sind die rotzfreche Asphaltkultur und freuen uns hier in Cottbus mit euch gemeinsam einen Galaabend zu vollbringen. Galaabend! We are the rotten asphalt culture and celebrate today here in Cologne with you our common event. Yeah. Um Ihnen aber erst einmal etwas näher zu bringen, was hier eigentlich für ein extremistisches Potenzial auf der Bühne steht, möchte ich Ihnen jetzt im Folgenden einen kurzen Ausschnitt aus dem Verfassungsschutzbericht vorlesen. Damit Sie hinterher nicht sagen können, Sie hätten das nicht gewusst und sich damit dann strafbar gemacht hätten. Nein, trotzdem. Ja. Wieder das sind alles Props, die jetzt kommen. Das sind alles Props. Rotzfreche Asphaltkultur. Die. Kurz RAK. Bei dieser eher randständigen Gruppierung innerhalb der aktionsorientierten radikalen Linken handelt es sich um ein mehr oder weniger loses Netzwerk von gedanklichen sowie tatsächlichen BrandstifterInnen aus dem gesamten Bundesgebiet und darüber hinaus. In kleinkünstlerischen, straßenmusikalischen, poetischen sowie musischen, theatral, etc. Darbietung. Bessern die selbsternannten KünstlerInnen nicht nur unversteuert beträchtigen Einkommen auf, sondern versuchen auch durch die Texte ihrer Komposition in volksverhetzender und demagogischer Art und Weise zum Aufstand gegen den Staat, das Kapital, Bullen, Nazis, Repressionen, Hierarchien und das Schweinesystem. Damit ist die Belehrung abgeschlossen. Entschuldigung, kannst du den letzten Satz nochmal wiederholen? Auf Englisch. Den letzten Satz nochmal wiederholen. Spanisch? Welcher? Das war alles ein Satz, nicht wahr? Weil bei uns ist das ein bisschen länger. Ich habe da irgendwas wie Schweinesystem gehört, das wollte ich nochmal. Das klingt jetzt auch alles nur total deep, aber ganz oft trommeln wir auch einfach beim Mondstein. You're right, that was deep. Ladies and gentlemen, as you heard before, the rotten asphalt culture is extreme. Extreme. Against state and society. And really, really, really, really, really a lot of dangerous. But they also play the tambourine in the moonlight and stuff. And in the end, it's pretty cool. Oh my god. Wir sind dies Jahr in Cottbus, weil wir die hier vorhandenen Strukturen unterstützen wollen. Und weil wir in der Stadt Präsenz zeigen wollen. Dafür waren wir heute in der Innenstadt und haben unter anderem auf dem Stadthallenvorplatz Konzerte gespielt. So. Und das Ganze klingt jetzt irgendwie ziemlich poetisch, soll es aber gar nicht, weil das nämlich ganz schön ernst ist. Also wir haben auf dem Stadthallenvorplatz Konzerte gespielt, nämlich da, wo normalerweise, oder nicht normalerweise, aber ausnahmsweise und leider hier in Cottbus in letzter Zeit öfter mal auch rassistische Übergriffe stattgefunden haben. Und dagegen wollen wir heute hier auch laut sein und Lärm machen und freuen uns darüber, dass ihr dazu auch alle da seid. Laut sein! Und damit sich heute hier wirklich auch alle wohlfühlen können, und viele MusikerInnen brauchen halt zwischendurch auch mal gute Luft zum Singen und Atem holen und so weiter. Fänden wir es cool, wenn ihr auch Rücksicht auf die großen und die kleinen NichtraucherInnen nehmt und zum Rauchen nach draußen geht. Für den heutigen Abend gibt es auch ein Awareness-Team. Das Awareness-Team ist sozusagen eine Ansprechgruppe für alle, die etwas Blödes oder Unangenehmes erleben oder beobachten. Und klar, ey, jede Form von Übergriffen hat hier einfach mal nichts zu suchen. Gar nichts. Ja, wir wollen einfach, dass auf dieser Veranstaltung alle ihren Raum finden und dass wir aufeinander aufpassen. Und jetzt viel Spaß mit den Rakis. Es sind ein Haufen KünstlerInnen von überall her angereist. Und im Anschluss an den Galaabend gibt es dann noch eine Aftershow mit Punkrock. Drum and Bass. Drum and Bass. Cause we are your friends. You never be alone again. Wir fühlen uns zerschlagen und Jetzt folgt Juppie-Scheuche aus Cottbus. Jahre nahmen ihren Lauf und noch immer stehen wir gemeinsam auf gegen die Scheiße, die uns Tag für Tag und Jahr für Jahr an unseren Fersen hakt. Gegen die Spießer, die sich für nichts interessieren und nur meckern, anstatt zu reagieren. So wollen wir nicht sein, so wollen wir nicht leben. Euer Erbe wollen wir nicht antreten. Ihr nennt euch unsere Herrscher, doch wir haben euch aberkannt und unsere eigene Zukunft liegt in unserer Hand. Aus dieser grauen Welt, aus diesem Knast, bestehend aus Macht und Geld, aus dem Gefängnis, das ihr euch selber baut, indem ihr euch an diesen Staat verkauft. Wir brauchen Seelen, die so frei sind, zu hinterfragen, was Politiker hinter ihren Kanzeln sagen. Wir wollen nicht so wie die Welt, so wollen wir nicht leben. Euer Erbe wollen wir nicht antreten. Wir nennt euch unsere Herrscher, doch wir haben euch aberkannt. Und unsere eigene Zukunft ist in unserer Hand. Kommen auf uns zu, so viele Gründe, endlich was zu tun, auf die Straße zu gehen und zu protestieren, anstatt immer nur zu verlieren. Und wenn ihr weiter in euren Willen haust, ist unsere Antwort darauf, wenn die Gewalt uns auszuholen. Wollen wir nicht leben, euer Erbe wollen wir nicht antreten. Ihr nennt euch unsere Herrscher, doch wir haben euch aberkannt und unsere eigene Zukunft liegt in unserer Hand. Hallo Juppie-Scheuche, du hast hier auch Musik gemacht auf dem RAK-Galaabend und du kommst aus Cottbus. Magst du ein paar Worte zur Location sagen und zum diesjährigen Galaabend? Also die Location ist das Scheckhoff, das gibt es seit 94. 1994 war früher mal ein besetztes ehemaliges Freibad so. Und mittlerweile ist das eben gemietet und ist so der linke Veranstaltungsclub in Cottbus. Naja, es gibt schon noch andere Orte, aber der einzige, der sich so richtig als ein größerer Konzertschuppen unkommerziell anbietet. Wie ist die Lage hier in Cottbus gerade? Ist es eigentlich sozusagen gefährlich, wegen rechter Gewalt und so weiter, hier jetzt sowas zu veranstalten? Und habt ihr das bedacht oder nicht? Wir haben das bedacht. Also ich finde, dass es hier schon ein krasses Nazi-Problem gibt, wo ich jetzt selber als weiße männliche Person oder männlich gelesene Person nicht so stark von betroffen bin. Aber man hört andauernd wieder von rassistischen Übergriffen und Vorfällen in der Stadt. Ich werde halt als nicht ganz unauffällige Person halt auch, wird man häufiger mal angepöbelt. Und ja, es kam jetzt nicht so häufig vor, dass Veranstaltungen oder sowas angegriffen wurden von Nazis. Das letzte Mal, dass sowas meines Wissens nach passiert ist, war im September, wo mehrere Nazis tatsächlich versucht haben, das Scheckhoff anzugreifen. Okay. Also dabei auch halt bis vor die Tür gekommen sind und den Zaun eingelatscht haben. Und das hat dann damals aber dazu geführt, dass ein großer Teil von denen verhaftet wurde und das super viel mediale Aufmerksamkeit gebracht hat und wir in der Zeit dann so viel Unterstützung und Aufmerksamkeit gekriegt haben, dass sich die Nazis eigentlich ins eigene Knie geschossen haben. Und wir haben das jetzt bei diesem Treffen schon mit bedacht. Wir haben selbst dann eine Security-Struktur gestellt und haben Unterstützung von Gruppen von außerhalb bekommen in dieser Security-Struktur. Wir haben das bedacht und auch wenn ich das Risiko persönlich vorher nicht so groß gesehen habe, dass was passieren könnte, sind wir trotzdem einfach von dem Szenario ausgegangen, dass es passieren kann, weil wir ja auch in die Öffentlichkeit gegangen sind mit der Thematik. Es ist auch halt zu erwähnen, dass es in Cottbus einen Nazi-Laden gibt, das Devil's Right Hand, das auch der Sitz ist von Rebel Records, und Rebel Records ist ein europaweit vertreibendes Nazi-Label. Also wirklich europaweit verknüpft und ja, hat eben seinen Sitz, seinen Laden und sein eigenes Klamottenlabel Black Legend 28 auch in Cottbus. Magst du noch ein paar Worte zum Programm sagen der letzten Tage? Wir haben verschiedene Sachen gemacht. Zuerst haben wir am Donnerstag in der Galerie Fango einen Hörspielvortrag gehalten zur Geschichte der RAK über die Vergangenheit der rotzfrechen Asphaltkultur, die es ja jetzt schon seit Ende der 70er Jahre gibt. Da halt über alle möglichen Aktionsformen und eine Auswahl an Künstlerinnen und Künstlern berichtet, die halt im Laufe der Jahre in der RAK aktiv waren. Und ja, dazu haben wir dort auch eine Küfer angeboten. Am Freitag dann haben wir uns sehr lange mit uns selber auseinandergesetzt, mit Strukturen und mit der Vorbereitung von einer Aktion dann für Samstag. Werde ich gleich nochmal zukommen. Und Freitagabend gab es einen Film. Und zwar den Film Bodo, Kapitalismus, Sozialismus oder was. An dem haben Leute von uns mitgewirkt. Da geht es um Bodo, der so ein Arbeiter ist in Hamburg und irgendwann über so einen Hardcore-Kommunisten stolpert, der ihn dann mal dazu anregt, geh doch mal nach Venezuela und guck dir dort mal den real existierenden Sozialismus an. Und das macht Bodo und kommt so ein bisschen ins Fragen, was halt Sozialismus ist, ob das nun wirklich das wünschenswerte System ist, ob das kapitalistische System das wünschenswerte System ist. Und der wirft dann halt so ein bisschen so Fragen auf. Im Anschluss an den Film gab es dann noch eine Infoveranstaltung zum G20-Gipfel in der Zelle 79. Das ist ein Hausprojekt hier in Cottbus. Ansonsten haben wir dann halt abends immer zusammengesessen, haben Musik gemacht, sind auch in Kneipen gegangen, haben dort spontan einfach Musik gemacht. Samstag gab es dann eine Aktion, da haben wir uns an Orten in der Stadt platziert, die entweder praktisch waren, um Leute zu erreichen, oder an denen es krasse rassistische Übergriffe in den letzten Wochen gab. Und haben dort eben Musik gemacht, haben Flugblätter verteilt, die darauf aufmerksam gemacht haben, was in der Stadt so passiert ist. Und haben dafür auch ein sehr gutes Feedback eigentlich von den Leuten bekommen. Also wir hatten mit ein bisschen mehr Stress gerechnet. Es gab nur einen einzigen Nazi, der zwischendurch mal angehalten hat und gesagt hat, euch Zecken sollte man erschießen. Ansonsten gingen unsere Flyer eigentlich alle weg. Und gab auch viele gute Gespräche, so links und rechts, wie ich das mitbekommen habe. Und Samstag, also dann später, haben wir dann eigentlich noch die größte Zeit damit verbracht, den Galaabend vorzubereiten. Der auch ganz gut besucht war, sehr lang ging, gute Stimmung hatte, gute Energie. Mit einer schönen Aftershow, die auch noch ewig ging. Ja, war geil. Juppie-Scheuche, magst du noch mal sagen, was hier so geht in Tscheco, in Cottbus, den nächsten Monat und so? Genau, das Tschekhov ist ja auf dem Gelände vom Strombad. Strombad, das ist ein ehemaliges Freibad. Und da machen wir jetzt am 21. und 22.07. ein schönes Festival. Und zwar das Stuss am Fluss. Und da spielen so Acts wie, also Wonach wir suchen werden spielen. Es wird V-Lenzer spielen. Es wird wahrscheinlich Dota kommen. Ja, und musikalisch bewegt sich das dann alles so zwischen... Achso, Pöbel MC habe ich noch vergessen. Und ansonsten musikalisch eine Bandbreite von Folk über Balkan, Hip-Hop. Ja, und das alles halt in einer sehr schönen Atmosphäre, noch mit einer kleinen Punkbühne daneben. Kostet keinen festen Eintritt. Man kann hier kostenlos zelten. Und es ist halt noch ein sehr kleines, schönes Festival. Und wie lange geht es dann und wann war nochmal das Datum? Am 21. und 22.07. Und im August gibt es in Strombad ein brandenburgweites Antifa-Camp, ein Jugend-Antifa-Vernetzungscamp. Den genauen Termin weiß ich gerade nicht. Aber könnt ihr ja selber nochmal gucken. Beim JWD, beim Jansweit-Draußen-Camp. Alles das, was ist, hat einen Anfang. Doch nicht alles hört wieder auf. Bomben und Kanonen knallen, tausende Kriegsopfer fallen. Nur der Tod steht immer wieder auf. Die Nacht bleibt stumm, die Nacht bleibt stumm. Und die Geister laufen durch die Straßen. Es tanzen Schatten an der Wand. Schritte auf dem Asphalt hallen, tausende von Trauerkrallen, angeführt von eiserner Hand. Ich frag warum, ich frag warum. Und das, gell? Und, ja gut, die Version ist schon mal raus. Und sie trauern um die deutschen Toten, die ein Krieg vor über 60 Jahren fraß. Und ich frag mich, sind die gestorben für etwas anderes als Faschismus, Macht und Hass? Und wir stellen uns in den Weg, damit der Wind eines Tages aus der anderen Richtung weht, damit der Hass irgendwann vergeht, stellen wir uns in den Weg. Und die Geister tragen dunkle Farben und der Hass quillt aus tiefstem Herz. Sie sagen, es wäre anders heute, doch es ist stets die gleiche Meute, es ist stets der gleiche Terz. Die Nacht bleibt stumm, die Nacht bleibt stumm. Und sie trauern um deutsche Soldaten und tauschen dabei die Geschichte aus. Denn die starben nicht mit Heldenlärm, sondern mit Kugeln im Gedärm. Und das Licht ging einfach für sie aus. Ich frag warum, ich frag warum. Und das Gelaber von Brauchs- und Volkstum geht mir so ungeheuer auf den Sack. Weil eine Welt aus Volks- und Spießertum nichts als Grenzen aufzuweisen hat. Und wir stellen uns in den Weg, damit der Wind eines Tages aus der anderen Richtung geht, damit der Hass irgendwann vergeht, stellen wir uns in den Weg. Ich nehme gleich wieder das Waschbrett. Jetzt kommt die Hippie-Strophe. Das, was kommt, wird mein begonnen. Und den Weg des Friedens beginnen wir. Nicht an gestern, denk an morgen. Lass uns für die Zukunft sorgen. Wie ist heute, jetzt und hier. Und ich frag mich, warum gab's diesen Krieg? All das Sterben ohne Sinn. Und warum rennen immer noch so viele zur Laterne hin? Und wir stellen uns in den Weg, damit der Wind eines Tages aus der anderen Richtung weht, damit der Hass irgendwann vergeht, stellen wir uns in den Weg. Und wir stellen uns in den Weg, damit der Wind eines Tages aus der anderen Richtung weht, damit der Hass irgendwann vergeht, stellen wir uns in den Weg. Damit der Hass niemals mehr regiert, wird heute, hier und jetzt, hier und heute demonstriert. Damit der Hass niemals mehr regiert, wird heute, hier und jetzt, hier und heute demonstriert. Damit unsere den Zelle-Auskauf finanziert kriegen. Und heute, hier und jetzt, darauf aufmerksam gemacht und damit Hamburg im Juli explodiert. Regen. Es folgt nun eine Ansage einer Aktiven aus Cottbus. Wenn ihr auf eine Landkarte von Cottbus und der Umgebung schaut, dann seht ihr, dass Cottbus von ganz vielen Seen umgeben ist. In vielen kann Mensch aber nicht schwimmen. Die meisten sind Überbleibsel des Braunkohleabbaus. Und auch heute noch werden in der Lausitz in 4 aktiven Tagebauen Kohle abgebaut. Zusammen werden allein die Löcher der heute noch aktiven Tagebaue in der Lausitz eine Fläche etwas größer als das Innere des Berliner S-Bahn-Rings einnehmen. Da fragt man sich natürlich, warum eigentlich? Kohle heizt den Klimawandel an. Nicht nur der Feinstaub gefährdet die Gesundheit der Menschen vor Ort. Ganze Landstriche verschwinden und so weiter und so weiter. Einige sagen, sonst gehen hier die Lichter aus. Schon bei den Kämpfen um Atomkraftwerke haben wir gesehen, dass das Quatsch ist. Und dass die Reichsten dieser Welt und die Industrie zu viel Strom verballern, während bei anderen der Strom abgeklemmt wird, zeigt, dass wer Strom hat und wer nicht eher ein Verteilungsproblem ist. Das größte Pro-Kohle-Argument hier in der Gegend aber sind die Arbeitsplätze. Und ja, vor den Toren Berlins ist die Lausitz eine strukturschwache Region. Mensch, fällt es hier schwer, einen Job zu finden. Wer nicht in der Braunkohle arbeiten möchte, kann auch beim Militär oder bei einem der großen Mast- und Schlachtanlagen arbeiten. Tote Tiere und Strom wandern in die Städte. Die negativen Folgen dieser Industrien müssen vor Ort ausgebadet werden. Wer würde da nicht wegziehen wollen? Und mit dem Wegzug gehen natürlich auch kulturelle und subkulturelle Angebote zurück. Die Lücke wird zurzeit von rechts gefüllt, was die Region schon wieder unbeliebter macht und so weiter und so weiter. Aber diese Lücke eröffnet auch Freiräume für uns. Die Großstädte werden attraktiver und es wird so immer schwieriger, dort noch ein besetztes Haus oder billigen Wohnraum zu finden. Anstatt politisch aktiv zu sein, müssen Menschen immer mehr Lohn arbeiten, um sich ihren Lebensalltag zu leisten. Wenn mehr Menschen von den Großstädten nach Cottbus und anderswo aufs Land ziehen würden, könnten wir auch hier Strukturen aufbauen für ein Leben jenseits fossiler Energieträger, Tierproduktion und der ganzen kapitalistischen Kackscheiße. Dazwischen habe ich noch kurz was vergessen, dass nämlich diese Lücke, die die Rechten gerade ausnutzen, wir eben auch ausnutzen können, indem wir hierher ziehen und genau diese Lücken im kapitalistischen System ausnutzen, um unsere Alternativen aufzubauen. Genau, das war meine kurze Ansage aus Cottbus. Noch ein kleiner Werbeblock zu dem Thema irgendwie aufs Land ziehen, aus der Großstadt rausziehen. Auch hier in Cottbus, also habe ich ja erzählt, in Cottbus ist es auch so, immer mehr Menschen ziehen weg. Wir haben hier übelst Probleme, irgendwie eine linksalternative, radikale Kultur auf die Beine zu stellen, weil es einfach Leute fehlen, Leute fehlen, Leute fehlen. Und auch im Hausprojekt hier um die Ecke sind noch ein paar Zimmer frei. Also falls ihr Bock habt, nach Cottbus zu kommen, es gibt genug, gegen was wir kämpfen können. Gegen die Scheißtruppenübungsplätze, gegen den Kohleabbau, gegen die Scheißmastanlagen und Schlachtbetriebe. Und es gibt auch genug, wofür wir kämpfen können. Der nächste Song heißt Auf nach MacPom. Leute zum Vertrauen, hab das immer gleiche satt. Hier will nicht erhalten, sondern bauen. Ich bin ein Chamäleon, ich kann mich anpassen, mal richt ich mich hier ein, mal will ich alles zurücklassen. Verdammt, ich träum so oft davon, mit ein paar hundert Leuten alles zurückzulassen und neu anzufangen. Stück Land in MacPom, da wurde kaum noch wer. Nur wenn ich denk, heute mache ich's, wen rufe ich dann an? Warum nicht wirklich einfach mal dem Staat die Fresse einschlagen? Warum nicht endlich konsequent Systeme sabotieren? Warum nicht jetzt? Ich seh viel Wut an immer schlimmen Tagen. Was hält mich denn zurück? Das Elend will keiner ertragen. Was hält uns denn zurück? Was haben wir zu verlieren? Eine ganze Menge sendet gleich das Kleine an den Magen. Und der hört sofort auf, uns zur Tat zu motivieren. Ist so ein Bauchgefühl, machen nicht alle mit. Na klar, wer braucht schon alle, aber wir sind nur zu dritt. Verlieren können wir die Möglichkeit, das alles zu erhalten und Kinder in die Welt zu setzen, die es genauso geht. Verlieren können wir den Willen und wir können uns spalten. Wir können gespalten werden oder zu spät schalten. Wir können uns selbst verarschen und wir können das Alphabet. Und während ich mir vorstelle, wie wir Barrikaden bauen, merk ich, dass ich mich hier ganz schön eingerichtet hab. Ich hab auch was zu verlieren, das muss ich erstmal verdauen. Und die Barrikaden reißen eh gleich wieder ab. Verdammt, ich wollte so oft davon, mit ein paar hundert Leuten alles zurückzulassen und neu anzufangen. Schritt lande in Macbomb, da wurde kaum noch wer. Nur wenn ich denk, heute mach ich's, wen rufe ich dann an? Ich bin ein Chamäleon, ich kann mich anpassen, weil ich dich nicht hier einmal will ich alles zurücklassen. Viele meiner Freunde haben das gleiche Problem. Morgen Revolution, heute ganz bequem morgen. Heute ganz bequem ein paar tausend Tote mehr. Mein Kopf bleibt leer, ich überflieg die News im Internet. Welcher Kampf ist schon fair, welche Straftat schon schwer? Sag mir, wenn ich in den Knast geh, welchen Sinn es hat. Sag mir, wenn ich in den Knast geh, welchen Sinn es hätte. Also filter ich das Seelen wie den Kaffee am Morgen. In einem Land, das nur allzu gern den Chef spielt. Der Wunsch, dass es hier anders läuft, ist nicht abgestorben. Ich versuch's ja und ja, ich mach mir Sorgen. Aber überzeug mal den, der mit Meth dealt. Da gibt's Momente, wo wir mit unseren Liebsten zusammen ein paar Schrammen in den Hochglanz unserer Zeit reinrammen. Ich bin ein Chamäleon, ich kann mich anpassen, weil richtig mich hier einmal will ich alles zurücklassen. Ich träum so oft davon, mit ein paar hundert Leuten alles zurückzulassen und neu anzufangen. Schritt lande in Macbomb, da will ich kaum noch wer. Nur wenn ich denk, heute mach ich's, wen rufe ich dann an? Nur wenn ich denk, heute mach ich's, wen rufe ich dann an? Ich brauch keine hippe Stadt mehr, ich brauch Leute zum Vertrauen. Hab das immer gleiche satt, hier will nicht erhalten, sondern bauen. Will, dass alle ohne Drogen feiern, weil sie sich ernsthaft wohl fühlen und alles hätte, könnte, müsste. Ins Klo spülen. Ich weiß, hätte ich die Schule damals abgebrochen, wär ich in 10 Jahren immer stolz darauf. Die anderen haben Geldjobs und Karrieren nur gerochen. Ich sag euch was, da pfeif ich drauf. Doch alle fragen nur, was willst du mal werden? Niemand fragt mal, wer willst du eigentlich sein? Hab keinen Bock mehr auf eure Schafherden. Lasst euch mit dem Gerede allein. Wie kann ich dieses Denken nur loswerden? Ach, irgendwas fällt mir da schon ein. Wie kann ich dieses Denken nur loswerden? Ach, irgendwas fällt mir da schon ein. Ich merke es jeden Tag und ich kann es kaum noch hören, wie man das eigene Leben fast schon schrotten muss. Doch für mich und all die anderen sollen die Zwänge aufhören. Mit der scheiß Ausbeutung sei mal endlich Schluss. Doch alle fragen nur, was willst du mal werden? Niemand fragt mal, wer willst du eigentlich sein? Hab keinen Bock mehr auf eure Schafherden. Lass euch mit dem Gerede allein. Wie kann ich dieses Denken nur loswerden? Ach, irgendwas fällt mir da schon ein. Wie kann ich dieses Denken nur loswerden? Ach, irgendwas fällt mir da schon ein. In deinem Alltag kannst du's machen, nicht ausprobieren, sagen sie. Kannst die weite Welt entdecken, die Chance haben anderen nie. Und da muss ich manchmal lachen, denn ganz häufig denken sie, ich würde bald in den Job feststecken. Tja, da fehlt die Fantasie. Und alle fragen nur, was willst du mal werden? Niemand fragt mal, wer willst du eigentlich sein? Hab keinen Bock mehr auf eure Schafherden. Lasst euch mit dem Gerede allein. Wie kann ich dieses Denken nur loswerden? Ach, irgendwas fällt mir da schon ein. Wie kann ich dieses Denken nur loswerden? Alltag. Das hasse ich, da ist die Lohnarbeit einfach nicht richtig. Will Utopien ausspinnen und den Kampf danach gewinnen. Und mach das Geld so gut es geht, überflüssig. Doch alle fragen nur, was willst du mal werden? Niemand fragt mal, wer willst du eigentlich sein? Hab keinen Bock mehr auf eure Schafherden. Lasst euch mit dem Gerede allein. Wie kann ich dieses Denken nur loswerden? Mach irgendwas mit mir da schon ein. Wie kann ich dieses Denken nur loswerden? Ach, irgendwas fällt mir da schon ein. Das war Theorist, der auf eine der Außenbühnen gespielt hat. Mit dem Lied Was willst du mal werden? Und nun kommt als nächstes noch ein Lied von Anex.